Idee. Lachen ist Porno. Wer den universellen Menschen anerkannt hat, der hält sicherlich einen der Schlüssel zur Wahrheit dieses Daseins in der Hand.